Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabby und heute kommen wir zu einem MCPM für eher eine kleine Gruppe und zwar bei Pen & Paper Rollenspiele Meistertipps. Da gibt es so viel zu sagen, ich habe es mal unterteilt, das ist jetzt Teil 1. Ich werde Beispiele nennen, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, wie immer. Und ich glaube, ich habe da sehr viele Denkanstöße und habe das mal wirklich so aufgelistet, was so ein Meister können sollte, welche Gedanken sich so ein Meister und ein Meister mit der Gruppe machen sollte, damit die Grundvoraussetzungen zumindest mal passen. So, der Meister spielt nicht gegen die Spieler. Alles steht und fällt mit dem Meister. Der Meister betrügt die Spieler, der Meister ist schuld. Also ihr seht hier schon, der Meister hat verdammt viel Verantwortung. Warum überhaupt dieses Wort Meister, dieser Begriff, ich habe es vorher schon gesagt, bei generell über Pen und Paper, es gibt einen Unterschied zwischen Spielleiter und Meister und ich würde sagen, bei Spielen, wo die Welt viel klarer definiert ist, wo es vielleicht klare Werte auch bei den Gegnern gibt, dann kann man sagen, ein Spielleiter, der das Spiel so quasi mitleitet, und bei einer sehr freien Welt, wo du sehr kreativ sein kannst, da wäre es dann zum Beispiel Meister, wenn jetzt die Helden in die Stadt kommen, in das Schwarze Auge beispielsweise, und fragen, welchen Tempel gibt es denn da? Und da gibt es eben diesen Tempel nicht, aber es wäre gerade narrativ ganz wichtig für die Story, dann bauen die da einen und ist vollkommen egal, ein Meister darf so etwas, reißen sie nachher wieder ab, egal. Also als Meister hast du viel mehr Einfluss, damit auch viel mehr Verantwortung. Der Meister, Spielleiter, ist beinahe allmächtig und kann viel beeinflussen. Selbst wenn es der Spielleiter während des Spiels nicht kann, er kann das vorher machen. Er kann sagen, wie stark sind Gegner. Ich kann die Gegner immer so stark machen, dass ich, wenn ich mir das mit den Helden auswürfle, mit meinen Spielern auswürfle, dass ich ziemlich sicher gewinne. Wann bekommen die Leute welche Informationen? Wir hatten die Situation, dass wir dachten, in einem Lagerhaus könnte sich eine spezielle Person befinden und wir gingen dort dreimal hin und dreimal war dort niemand. Und es war einfach unwahrscheinlich, dass wir ein viertes Mal hingehen und auch in dem Abenteuer des Meisters stand, nee, die Person ist aber nur an dem und dem Tag und die Zeit da, was einfach Zufall war. Also das konnte man nicht rausfinden und dann beschwerte sich der Meister, warum wir nicht nochmal hingehen. Also als Spieler gehst du davon aus, dass der Meister das so hindreht, wenn du schon dreimal nachsiehst, dass dann auch diese Person da ist. Wir stellen hier nicht das reale Leben dar. In gewissen Teilen schon, aber wenn ihr Meister seid, die Spieler wollen meistens Highlight. Die wollen nicht eine Kiste von A nach B tragen oder wenn man sagt, okay, um in die nächste Stadt reisen zu können, wo das nächste Abenteuer anfängt, müsst jetzt hier 2 Wochen arbeiten, irgendwelche normale Arbeit und das spielen wir jetzt aus. Nee, das soll schon ein bisschen episches Abenteuerleben sein. Die Spieler werden relativ schnell merken, dass es nicht so ganz abenteuermäßig ist, wenn es sehr rollenspiellastig ist, weil da gibt es einfach Dinge, da sind die Spieler dem Ganzen nicht gewachsen, auch von dem Können nicht, aber es sollen schon die spannenden Sachen sein. Ich will nicht den Alltag, den ich sowieso in meinem Leben habe, dann in einem Spiel auch noch nachspielen. Also wenn da Leute schon dreimal irgendwie nachfragen und auf der richtigen Fährte sind, dann Herr im Himmel, egal was dort steht, das sind immer nur Anhaltspunkte, dann ist dieser Typ eben da. Und das ist für mich so das Wichtigste, was in so einem Abenteuer steht. Wenn ihr ein fixfertiges Abenteuer nehmt, dann ist das so der Leitfaden oder die Idee. Die Helden können darauf Einfluss nehmen und können das auch komplett verändern. Es muss nicht so sein, wie es dasteht. Das ist für mich die Essenz des Rollenspiels. Wir werden nachher sehen, was es noch alles gibt. Aber hier an dieser Stelle gesagt, die Helden sollen Einfluss nehmen. Wenn alles so passiert, wie es da steht, dann könnt ihr auch den Leuten einfach ein Buch vorlesen oder ihr nehmt es auf und sie können es als Hörbuch hören. Nur Kämpfe auszuwürfen, wo es eh schon klar ist, dass sie gewinnen oder nicht, ist eine ganz andere Angehensweise. Man kann das natürlich machen, ich würde nur sagen, dann brauche ich nicht unbedingt ein Pen und Paper zu spielen. Da gibt es andere Möglichkeiten, da gibt es auch so fixfertige Abenteuer, wo ich so eine Box habe und dann entscheide ich mich und dann lese ich woanders weiter, da kann ich mich entscheiden, aber dann kommt der Text, ich kann mich nur zwischen unterschiedlichen Texten und Szenarien entscheiden. Wenn hier alles fix vorgegeben ist und sich der Meister zu sehr an diesen Plot hält und die Helden aber woanders sind, dann wird das Ganze keinen Spaß machen. Wenn die Helden nicht das Gefühl haben, hier interaktiv zu sein, hier interagieren zu können, die Welt beeinflussen zu können, werden sie sich fragen, was mache ich denn hier überhaupt? Könnte ja jeder andere auch machen, es soll ja was Besonderes sein. Also das sind schon mal sehr viele Punkte, der Meister ist hier allmächtig und muss den Helden auch einen Grund geben, warum sie das Ganze überhaupt machen. Und der Meister kann natürlich auch verdeckt würfeln. Ich kann immer sagen, okay, das ist eine Probe, die dürft ihr nicht sehen und immer mein Angriff hat gewonnen, plus Finte, ihr habt das alles erschwert und ich habe richtig abgewehrt und so. Also du kannst als Meister wirklich alles machen oder sehr, sehr viel machen. Da werden deine Spieler nicht lange mit dir mitspielen, logischerweise, aber die Möglichkeit hast du und deswegen ist es ganz klar, du spielst nicht gegen deine Spieler, sondern du sollst eben miteinander spielen, du kannst eben da sehr viel beeinflussen. So, einzelne Teile dürfen aber gegeneinander gespielt werden. Wenn ihr andere Spiele rausnehmt aus dem Internet oder irgendwelche Brettspiele hier einbaut, was auch immer, irgendwelche tollen Ideen. Ich habe zum Beispiel Schiffe versenken eingebaut und ich habe das so gemacht, dass ich gesagt habe, das ist so wie bei 16 und 4, ich bin quasi die Bank, ich mache immer das Gleiche oder was ist das? Sehr klares und ihr könnt interagieren, wenn ihr das gut aushebelt, schafft ihr es, wenn nicht, dann fliegt ihr von Bord, müsst auf das nächste Schiff schwimmen und müsst eben dort weitermachen. Das hat ganz gut funktioniert, zum Schluss waren die Helden sehr weit vorne, zwischendrin war es mal nicht so klar. Das ist sehr gut, wenn ihr das so austrainieren könnt, also wenn es klar ist, wenn die Gegebenheiten gleich sind, ja, wenn jeder die gleichen Voraussetzungen hat, dann könnt ihr durchaus hergehen und sagen, okay, wir spielen das jetzt gegeneinander. Als Meister müsst ihr dann jedoch, es muss euch schon klar sein, ihr müsst dann auf jeden Ausgang gefasst sein. Nicht, dass ihr spielt und merkt, ihr gewinnt und eigentlich sollen die Helden gewinnen und dann, oh mein Gott, müsst ihr alles noch rumreißen, sondern dann ist es eben so, wenn ihr gewinnt, werden die Helden gefangen genommen, das ist ein möglicher Plot. Oder sie können fliehen und müssen die ganze Sache eben anders lösen, müssen aus dem Gefängnis rauskommen oder sie dürfen natürlich auch gewinnen. Also solche Teile kann man schon machen, die können dann sehr spannend sein. Man soll aber nicht dieses Spiel auf andere Spiele auslagern. Also sowas würde ich nur zwischendurch mal zur Auflockerung empfehlen und da kann der Meister natürlich ein bisschen gegen die Spieler spielen. Alles steht und fällt mit dem Meister. Der Meister stellt diese Welt dar. Kann der Meister die Welt nicht darstellen, haben die Spieler keinen Spielplatz. Wenn du ihnen nicht erklären kannst, wo sie sich befinden, nicht die Grundvoraussetzungen gibst, dass die Leute hier interagieren können, dass sie Einfluss nehmen können, wenn alles schon klar, fix und fertig ist, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, dass sie sich das vorstellen können, dass du das erzählen kannst, dann wird es schwierig für die Spieler hier wirklich sich wohlzufühlen. Ich mache das so, egal ob ich ein eigenes Abenteuer schreibe oder ein fixfertiges Abenteuer nehme, wenn die irgendwo hinkommen, dann schreibe ich mir immer selbst so einen Absatz, wie ich ihnen das beschreibe. Ich habe meistens den Laptop beim Spielen dabei, sonst drucke ich es aus und dann beschreibe ich ihm, wie sie in diese Stadt kommen, wie sie das Berg auf das Kloster auf diesen Berg her wahrnehmen. Und verbaue da vielleicht schon gewisse Hinweise, die sie später dann brauchen, wo irgendwie ein Brunnen ist, an den sie denken müssen, weil sie da dann fliehen können, was auch immer. Damit ich sowas nicht vergesse, schreibe ich mir auch diese Absätze. Wenn ihr gut erzählen könnt, ja, dann nehmt euch gewisse Triggerwörter, wie sieht's dort aus, was ist euch wichtig und dann erzählt das frei. Ich tue mir so leicht, ich schreibe es mir eben auf, um hier einen roten Faden zu haben. Ganz wichtig, dass ihr das darstellen könnt, dass die Leute auch wirklich wissen, wo sind sie und dieses Feeling bekommen. Ja, ihr wollt dort Atmosphäre aufbauen. Fähigkeiten des Meisters. Er muss die Welt beschreiben, er muss auch die Charaktere darstellen können. Also du solltest einen Unterschied machen können, ist das jetzt ein König oder ist das ein Bettler. Der wird ganz anders mit den Spielern reden. Wir sind die meisten von uns wahrscheinlich keine Schauspieler. Man kann das zum Teil lernen. Wenn man das gar nicht kann, muss man sich überlegen. Es ist dann schwierig zu meistern, was man macht. Vielleicht schreibt man sich dann Phrasen vor. Also ich schreibe mir zum Beispiel immer Informationen vor, dass ich nicht vergesse, was die einzelnen Personen geben könnten. wie ich spiele, das geht, also dass man einen Unterschied macht. Ich bin jetzt eine Person, wo ihr eigentlich alle kniet und ihr dürft jetzt da nicht großartig blöd herumreden, was auch immer. Oder ich bin eben Bettler, habe Angst vor den Helden und muss das darstellen. Deswegen vielleicht am Anfang immer ein bisschen selbst Spieler sein und dann erst meistern, wenn ihr eine Gruppe seid, wo noch nie jemand gemeistert hat, dann muss jemand quasi einen sauren Apfel beißen, dann müssen die anderen auch ein bisschen nett sein. Ja, als Spieler kannst du immer das Ganze sprengen. Aber da wäre es dann schon okay, wenn ihr vorher ein bisschen gespielt habt, da versucht ihr euren Charakter auszuspielen und dann lernt ihr, wie man so etwas macht und dann könnt ihr auch NPCs darstellen, also eben mal jemanden, der Angst vor den Helden hat, jemand, der auf gleicher Augenhöhe ist, jemand, der vielleicht nicht auf gleicher Augenhöhe ist wie die Helden, aber gerade als Wirt in seinem Wirtshaus ist und dort natürlich die Dominanz hat, oder eben jemand von der Inquisition, der eben Dominanz ausstrahlen soll. Wir hatten das Problem mal folgendermaßen, und zwar, dass wir jemanden, da war ich Spieler, festgehalten haben und verhört haben, und wir haben den psychisch mit unseren Fragen, mit unserem Verhör so in die Enge gedrängt, dass der uns ganz viele Informationen gab. Und am Ende meinte der Meister, der hätte gar nicht so viele Informationen gehabt, wie er gerade preisgegeben hat, weil sich der Meister in diese Person reinversetzt hat und eben wir dieser Person so viel Druck gegeben haben, dass er ihm geredet hat. Also wir haben den Meister unter Druck gesetzt. Der Meister wusste es gar natürlich und hat nicht die Grenze gezogen zwischen Charakter und ihm, was würde der Charakter nicht wissen. Das wird euch auch passieren oder ihr werdet sehr schnell merken, das Ganze ist eine sehr emotionale und psychologische Sache. Rollenspiel ist etwas, wo du immer ein bisschen so die Klamotten fallen lässt, die emotionalen Klamotten, unter anderem ein bisschen hinter die Fassade blicken kann. Du wirst in Situationen gestoßen, wo es dir sehr unangenehm ist, du wirst in Situationen gestoßen, wo du vielleicht sehr viel Freude hast, wie Schadenfreude, wo du anderen merken, okay, das gefällt ihm ganz besonders zum Beispiel. Also du wirst in die Enge getrieben werden und gerade als Meister musst du eben viele Charaktere darstellen. Das kann passieren, ist okay, gut. Ich habe das selber mal erlebt, ich habe im Fernsehen gesehen eine Schlägerei und ich habe mich immer mit dem Opfer identifiziert und dachte mir, warum fühlt sich das für mich so unwohl an? Ich könnte diese Situation lösen und es war ganz einfach, ich war in der Psyche dieses Opfers und dieses Opfer konnte das nicht lösen und in dem Moment konnte ich es auch nicht mehr. Natürlich muss man selber anders agieren und die Situation würde sich anders bilden. Also sich da rein zu versetzen, kann einen selbst auch schon sehr hindern und als Meister musst du sehr stark differenzieren können. Als Spieler ist es okay, wenn du da Blödsinn baust, sagst du, das ist mein Charakter. Da ist es in Ordnung. Ihr braucht spontane Reaktionen auf die Aktionen der Helden. Und ja, als Meister sollte man schon wirklich spontan sein, weil die Helden werden es nie so machen, wie du es dir gedacht hast oder wie du es vorgegeben hast. Und dann musst du immer entscheiden, wie sehr beeinflusst das meinen Plot? Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Was ich hier mache, ist so, wenn ich es mir nicht überlegt habe, wenn ich sage, okay, die Möglichkeit besteht, ja, ist jetzt da ein Kronleuchter, über den du dich schwingen kannst? Ist der Tempel gerade da? Ich sage, das ist eine gute Idee außerhalb dem, was ich mir gedacht habe. Dann will ich das nicht willkürlich machen. Dann sage ich einfach, okay, die Chance ist so und so hoch. Wir sagen zum Beispiel, die Chance ist ein Sechstel. Würfel auf ein W6. Wenn es ein Sechser ist, dann ist das da. Und wenn es 1 bis 5 ist, ist es nicht da. Meine Spieler akzeptieren das. Das geht sicher nicht bei allen Spielen, ich mache das auch nicht ständig, aber es gibt Dinge, du kannst dir nicht alles ausdenken. Und wenn du sagst, okay, das sind eben einfach, keine Ahnung, 75% wird das schon so sein, dann würfelst du auf ein W20 und sagst, 6 bis 20 ist okay, 1 bis 5 ist es eben nicht. Hin und wieder, oder wenn ein Gegner, wenn ein Spieler von irgendeinem Stein getroffen wird, weil alle gerade da rumstehen, da fällt nur ein Stein runter, dann würfelt man eben aus, welcher Spieler das ist und ich entscheide das nicht willkürlich als Meister. Ansonsten muss ich schon auf die Aktionen meiner Helden reagieren. Und das sollte ich so können, dass die weit in der Welt agieren können und nicht, dass ich sie dort behindern muss. Und ja, ich muss die Gegebenheiten spontan anpassen. Wir hatten zum Beispiel das Problem, dass da war ich auch Spieler und ein Wagenzug fuhr los und wir mussten uns den ganzen Tag darauf vorbereiten und ein spezieller Gegenstand sollte dort mitgenommen werden, wobei keiner bemerkt, dass dieser Gegenstand eben dabei ist. Wir wussten aber, da gibt es einen Gegenstand und wir haben gezielt danach gesucht und zwar genau dort, wo er war. Und der Meister hat sich dann schon sehr schwer getan und hat gesagt, ihr habt ja gar keine Zeit zu suchen. Und ich so, wir haben den ganzen Tag. Also ist okay, wenn du das sagst, aber du musst uns erklären, warum. Wenn ich mich den ganzen Tag vorbereite auf eine Reise und wir waren Reisende, also vorbereitet hat sich eigentlich das Dorf, wir hatten den ganzen Tag Zeit. Wenn er sagt, ihr habt den ganzen Tag Zeit, kann er dann nicht sagen, ja, ihr habt keine Zeit, irgendwie 5 Minuten etwas zu untersuchen. Und wir haben wirklich sehr genau gesagt, an dieser Stelle suchen wir und dort war es. Und der Meister konnte eben nicht vom Plot abweichen und wenn das dort steht, dann muss das so sein, weil er Angst hatte, dass wir später draufkommen und sagen, na, das stand ja da, warum war das Ding nicht dort? Was A, keiner der Helden im Nachhinein wirklich gemerkt hätte und B, kann man dann sagen als Meister, okay, das hätte den Plot gesprengt, hat es dann auch, also er hat dann einfach zugegeben, dass es dort ist, okay, ja, man kann sagen, gut, dann überspringen wir einfach diesen Part, ihr habt das gefunden, ihr habt das clever gemacht, oder man sagt, okay, der hat das woanders versteckt, es liest keiner nach, das war eine Kampagne über viele 100 Seiten, da müssen die Spieler auch sagen, okay, an sowas soll es nicht scheitern, dann hat der das Ding woanders versteckt. Es ist vollkommen Hanebüchen, vollkommen Banane, wo das Ding vorher war. Wir haben einfach einen Hinweis gehabt, dort zu suchen, das haben die Helden gemacht. Das hat leider den Plot dann tatsächlich zu weit gesprengt. Und der Meister soll kreativ sein, er muss natürlich die Abenteuer anpassen, er muss die Gruppe und das Abenteuer irgendwie zusammenführen und er muss spontan auf Sachen eingehen und dann aber auch kreativ. Also er muss sich dann auch selbst überlegen, so, wie kann sich das ganze Szenario jetzt hier verändern. Das sind so mal Grundfähigkeiten, die der Meister braucht und ich würde sagen, das ist schon gar nicht wenig. Der Meister betrügt die Spieler und der Meister hat Schuld, ist Schuld. Das ist ein bisschen provokativ, aber ich würde euch raten, das gerade am Anfang mal so zu sehen, als Meister betrüge ich meine Spieler. Ist das Abenteuer zu einfach, verlieren die Helden das Interesse. Wenn sie überall einfach nur durchkommen, dann wird es langweilig und die Helden werden sich daran gewöhnen. Ich habe gerade das Problem, dass ich das ein bisschen schleifen lassen habe und wenn es dann schwieriger für die Helden wird, dann gehen die Helden her und sind frustriert. Du musst es als Meister schaffen, konstant diesen Punkt aufzubauen, wo die Helden glauben, sie können es eigentlich nicht schaffen, so immer ein bisschen gestresst sind, nicht durchgehend am Abend, aber so im Abenteuer durchgehend und immer so glauben, ich kann es schon schaffen und sie haben es gerade noch geschafft und nicht, es wird ihnen alles in die Wiege gelegt und auch nicht so, ist das Abenteuer schwierig, dann geht es Richtung Meisterwillkür, ja, wir konnten das gar nicht schaffen, du machst das ja irgendwie nur, um dich selbst zu erhöhen und nicht um Kreuz erhöhen, also dich selbst höher zu stellen und uns hier zu demütigen, also das darf es auch nicht sein, die dürfen nicht frustriert sein. Wenn du es zu einfach machst, nimmst du den Spielspaß weg. Also einfach ist nicht mehr Spielspaß. Du musst so eine Grenze finden, wo die sagen, okay, wir wollen weitermachen, wir sind mit Blut und Schweiß gerade noch rausgekommen und stürzen uns ins nächste Abenteuer. Der Meister muss den Helden eben dieses Gefühl geben, es gerade noch geschafft zu haben. Und da ist die Frage, wie baue ich ein Abenteuer auf? Weil man könnte auch sagen, ich könnte den Helden die Idee, also das Gefühl geben, sie haben mich oder das Abenteuer ausgetrickst. Ja, sie haben es irgendwie geschafft, etwas zu machen, was ich nicht berechnet habe und haben es deswegen nur geschafft. Und ich wollte es ihnen viel schwieriger und unangenehmer machen oder ich wollte sie sogar sterben lassen. Ich mache das so, dass, egal ob ein fertiges Abenteuer oder selbst geschrieben ist, dass ich einfach das Szenario so darstelle, wo ich mir immer so ein paar Punkte denke, wie man durchkommen könnte, dass es die auch gibt und dann einfach diese Grundlage so beschreibe, dass es Möglichkeiten gibt, die man miteinander kombinieren kann, wo es Fähigkeiten gibt von den Helden, um hier durchzukommen und dann müssen sie es einfach schaffen und ich reagiere drauf. Damit haben sie quasi, ich habe diese Grundlage geschaffen als Rätsel, als Barriere und wenn sie durchkommen, haben sie das ehrlich geschafft. Ich mache den Plot nicht so fix, dass sie nur auf eine Sache draufkommen müssen, weil das tun sie sowieso nie. Und wenn du dir 5 oder 10 Strategien überlegst, sie werden die 11 nehmen oder irgendetwas anders kombinieren. Es wird nie so kommen, wie es du dir überlegt hast. Je mehr Freiheiten du den Helden gibst und nur diesen diese Grundlage darstellst, desto spannender wird es auch für den Meister und für die Helden, die das Gefühl haben, dann durchgekommen zu sein. Und das sind sie auch. Sie haben dich ja auch quasi überlistet. Ich denke mir dann immer, oh mein Gott, auf das wäre ich nie gekommen. Gut, da gibt es eine Lücke, da kommen sie durch. Und das ist dann auch ehrlich so. Und so, finde ich, macht das am meisten Spaß, weil dann sind die Helden angehalten, hier wirklich nachzudenken, kreative Vorschläge zu haben. Das könnt ihr auch bei fertig geschriebenen Abenteuern machen, euch selber zwei, drei weitere Lösungen überlegen und dann einfach so ein Grundszenario darstellen und dann muss man eben sehen, wie man da irgendwie durchkommt. Und dann liegt es an den Spielern. Also in erster Instanz ist es der Meister und dann muss man sagen, liegt es auch wirklich an den Spielern. Die Spieler können den Plot sprengen, wenn die Spieler keine Lust haben, miteinander zu spielen, mit dieser Welt zu spielen, dann wird es nichts werden. Und da muss man wirklich sagen, die müssen sich drauf einlassen. Das ist so die Suspension of Disbelief. Einem muss klar sein, der Meister könnte dich jederzeit töten, der Meister könnte jederzeit dich zum Ende bringen. Ja, da steht so ein allmächtiges Wesen gegenüber oder über dem Ganzen, der den Plot kennt. Also man muss sich auf diesen ganzen Plot einlassen. Jetzt sagt man, ja, okay, das ist so ein bisschen Betrug. Ja, der Meister hält die nur hin, dass sie da interagieren und so. Ich finde, wenn die ihre eigenen Ideen bringen, ist das schon ziemlich cool. Wenn die dann das Abenteuer sogar noch ein bisschen umschreibt, dann ist das eigentlich gar nicht so starr, wie man das glaubt. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass bei jedem Buch ein Autor dahinter steht, der den Protagonisten sofort zum Ende bringen könnte. Oder bei jedem Film ein Regisseur, der es den Leuten nicht so schwer macht. Und trotzdem fiebern wir mit, trotzdem leiden wir mit. Und da ist es auch wichtig, dass sich die Spieler auf das Ganze einlassen. Natürlich dreht der Meister hier im Hintergrund sehr viel. Ich sage jetzt betrügt, ja, damit ihr wirklich so dieses intensive Wort habt. Aber du drehst im Hintergrund und je freier du einfach die Grundsache gestaltest und wenn die Helden dann wirklich gute Ideen haben und durchkommen, dann sehe ich eben den Punkt, warum Pen und Paper Rollenspiel so das coolste interaktive Unterhaltungsmedium sind. Und wenn es zu stark vorgegeben ist, ist es hier eben ein bisschen fragwürdig und ich halte die Spiele zurück. Aber wenn das so läuft, dass du hier interaktiv bist und dann der Meister das Ganze anpasst, dann schreiben eigentlich die Spieler die Geschichte mit dem Meister. Aber hauptsächlich schreiben die Spieler die Geschichte. Und da hängt es dann von den Spielern ab. Und wenn sie keine gute Idee haben, okay, blöd gelaufen, dann sind sie hier bei einer Barriere, können das nicht lösen, dann denke ich mir Plan B aus, okay, dann werdet ihr gefangen genommen oder müsst von hier weg oder ihr kriegt einfach die Informationen nicht und das muss nicht schlecht sein, das kann auch passieren, denn dann müssen die Helden eben ihre Fähigkeiten verwenden, wo sie gut sind, die hier offensichtlich nicht funktioniert haben und einen anderen Lösungsweg finden und das kann noch spannender werden. Also nicht alles, was hier negativ ist, ist automatisch negativ, sondern kann zu spannenden Dingen führen. Wir hatten die Situation, wo einfach die Heldengruppe diese Situation nicht lösen konnte und dann frustriert war und ich einfach meinte, hey, überlegt, ihr könnt das nicht so machen. Also überlegt euch einen anderen Weg, das kann noch spannender sein. Einfach nur, wenn was nicht geht, okay, es ist eine größere Herausforderung, es ist eigentlich noch cooler. So sollte man das dann als Spieler sehen. Ihr müsst es als Meister der Spieler so rüberbringen, beziehungsweise müsst ihr Spieler suchen, die wirklich so spielen wollen, wie auch ihr spielen wollt. Dazu kommen wir gleich, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Also, die Gruppe muss dann irgendwie zusammenpassen, die Spieler müssen irgendwie miteinander wollen. Und ihr solltet vorher grundlegende Entscheidungen treffen. Meister und Helden sollen dasselbe vom Spiel erwarten. Das haben wir gerade angesprochen. Es gibt unterschiedliche Arten von Spielern. Da gehen wir dann drauf ein bei den Spielertipps. Ist als Meister dann sicher auch wichtig, sich das anzusehen. Aber es gibt Spieler, die wollen zum Beispiel mehr Kampf, Action. Andere, die wollen Rätsel, Planen, Taktiken machen. Es gibt Leute, die wollen ihre Rollen spielen. Es gibt Leute, die wollen eben das Narrative, die wollen, dass eine Geschichte erzählt wird. Und es gibt Leute, die wollen einfach sich mit ihren Freunden treffen und das Spiel rückt in den Hintergrund. Wenn die Leute hier Unterschiedliches erwarten, könnt ihr schon versuchen, als Meister so einen Spagat zu machen oder eher so ja, auf Messerschneide zu laufen. Das mag bei den einen und anderen Spielen noch funktionieren, hin und wieder funktioniert es nicht. Ihr müsst euch mit der Gruppe irgendwann besprechen, hey, was wollt ihr denn? Wir haben gerade, wir haben einfach permanent dieses Problem in der Gruppe, dass sich Leute etwas unterschiedlich darstellen und ich versuche dann als Meister so eben zu versuchen, wie geht's denn mit den Leuten, und es haben dann auch Leute gesagt, okay, wir steigen aus, für uns ist es eben das nicht, was die meisten anderen wollen, und wir fallen aus dieser Gruppe raus. Wir haben mit so vielen Leuten gespielt oder hatten so eine große Gruppe, dass das jetzt nicht so tragisch war. Dann kann man sagen, okay, in ein, zwei Jahren spielen wir anders und dann holt man die wieder an Bord, wie auch immer. Aber man muss sich auch eingestehen, dass es sein kann, dass die Leute was Unterschiedliches erwarten und dass es eben nicht möglich ist, alle hier zu befriedigen, und die einen finden es langweilig oder die anderen. Ist das Abenteuer vorgegeben oder schreiben wir es gemeinsam? Das haben wir eigentlich schon besprochen. Ich bin total Fan zu sagen, wir schreiben es gemeinsam. Es gibt Leute, die wollen das wirklich so wie ein Buch, ein Hörbuch, das wird einfach vorgelesen und hin und wieder würfelt man, hin und wieder überlegt man sich bei einer Box, wo man jetzt weitergeht, aber das war's und das mache ich mit meinen Freunden. Sollen Helden unterschiedliche Ausgangssituationen haben? Auch das ist eine spannende Frage, gerade bei so Spielen wie Fantasy Age und Savage World, weiß ich es, da würfelst du am Anfang den gewissen Werte aus, und wenn du da viel Glück hast, bist du da eben sehr gut, stehst du sehr gut da. Wenn du da sehr viel Pech hast, dann stehst du da schlechter. Da stelle ich immer in Frage, können die Leute damit, dass der andere einfach durch Würfelglück schon von den Abenteuerpunkten her, die ich ihm geben würde, so 3-4 Abenteuer immer voraus ist, hat er auf den richtigen Werten das Glück gehabt. Wenn er ein Kämpfer ist, ist er plötzlich total schwach, ist natürlich blöd. Oder darf er sich das selber aussuchen? Oder man nimmt zum Pool, nimmt man einfach die Mittellinie, wenn man das auswürfen muss bei diesen Systemen. Ich mag diese Systeme ehrlich gesagt nicht so gern. Oder man nimmt einfach, man würfelt, einer würfelt und alle bekommen dann die gleichen Punkte und können die frei verteilen. So finde ich das bei diesen Systemen dann am sinnvollsten. Dann haben alle die gleiche Ausgangslage und jeder kann sich dann frei verteilen. Auch dürfen die Leute so ihre Grundwerte selbstbestimmen, wie Größe, wie Augenfarbe und so. Und ich denke mir, es gibt zwei Ansätze, ja. Also wenn ihr ständig Charaktere wechselt, wenn ihr sagt, wir spielen ein Abenteuer und dann das nächste mit einem anderen, mit einer anderen Gruppe, oder es kann auch mal wer sterben, dann würde ich sagen, ist es schon auch spannend, wenn du wenn du etwas ausspielen musst, was du nicht so gern magst, dann spielst du das ein, zwei, drei Abende und dann ist es ohnehin wieder anders. Wenn du das über Jahre hinweg spielst, dann, Herr im Himmel, mach dir deinen Charakter so, wie er dir gefällt, und wenn alle 2 Meter groß sind, dann sollen sie bitte so rumlaufen, und wenn sie daran Freude haben, und jedes Mal, wenn sie in den Schacht gehen, werde ich ihnen sagen, hey, ihr habt wirklich Probleme, weil ihr alle so groß seid, euch da durchzuzwängen, und dann werden sie sich vielleicht überlegen, dass es doch besser ist, einen kleinen in der Gruppe zu haben oder einen mittelgroßen, oder wenn alle klein sind, kommen sie nirgends rauf, und dann sollte man vielleicht das irgendwie wieder aufteilen. Also die Gruppe soll schon in sich ein bisschen homogen sein, aber die Leute sollen sich meiner Meinung nach mit den Charakteren wohlfühlen, wenn sie die über längere Zeit spielen. Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist dann, sollen alle gleich viele Abenteuerpunkte bekommen, also XPs. Und da gibt es verschiedene Ansätze, um Leute zum Beispiel zu einem guten Rollenspiel zu bringen, belohnst du sie mit Abenteuerpunkten, wenn jemand jetzt eine sehr coole Sache macht. Oder wenn sich jemand überlegt, also in einem Kampf beschreibt, was er da macht und vielleicht noch eine gute Idee hat, er schwingt sich über den Kronleuchter oder wirft irgendetwas um die Verfolger aufzuhalten, und ist er sehr kreativ, dann kriegt er je nach Spiel 10, 20, 25, 30 Abenteuerpunkte. Bei DSA wäre das eh schon sehr viel. Je nach Level dazu. Und was dazu führte, war aber, dass jeder unterschiedliche Erfahrungspunkte hat und das keiner mehr nachvollziehen konnte. Dann gab es noch Erleichterungen, was man auch tun kann, am Ende zu sagen, dieses Talent hast du so oft eingesetzt, das kannst du jetzt erleichtert steigern. Am Ende, Entschuldigung, hast du dann, also du kannst es nicht mehr nachvollziehen und dann war immer die Frage, wie viele Abenteuerpunkte haben wir jetzt. Der eine hat sich's aufgeschrieben, der andere nicht, aber du wusstest nie, wie viel der Plus hatte und wo er was leichter steigern konnte. Und dann wollten wir irgendwann mal neu generieren mit den fertigen Abenteuerpunkten. Das war dann eine Katastrophe. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wenn jemand eine coole Aktion macht, dann kriegt die Gruppe den Punkt, weil es war, also die Abenteuerpunkte, das sind dann weniger, weil ja mehrere coole Aktionen aufkommen, aber das kriegt dann die Gruppe zusammen. Das war dann leichter zu nachvollziehen und die Leute waren schon daran interessiert, dann irgendwelche tollen Aktionen zu machen und es war auch nicht mehr die Diskussion so, hey, meine Aktion war mindestens so cool wie dem seine, warum kriege ich denn keine extra Punkte und so weiter. Was es dann noch für Möglichkeiten gibt, dann im zweiten Teil mit Schicksalspunkten und Dramapunkten, zu dem sind wir jetzt übergegangen, wie ich hier Leute belohne. Aber wenn das die Leute anfixt und wenn sie das mögen, eure Spiele, könnt ihr natürlich auch sagen, okay, gut, jeder, der eine coole Aktion macht, bekommt zusätzliche Abenteuerpunkte, was nicht dazu ausarten soll, dass wenn jemand über Mark geht, auch schon immer eine tolle Aktion machen wollen soll. Dann noch eine letzte Frage und zwar eine unglaublich wichtige, der Tod. Wir sollen uns alle Gedanken über den Tod machen. Sollen die Helden durch Würfelpech sterben können oder sollen die Helden eben nur durch dumme Aktionen sterben können? Bei einem Basisbox bei DSA 4, glaube ich, stand drin, du sollst das meiste die Helden nicht sterben lassen, nur weil die Würfelpech haben. Das sind eben, wir wollen nicht den Alltag darstellen, das sind Helden. Die Leute hängen an ihren Charakteren, das sollst du eben nicht machen, weil das kann jeder mal haben. Wenn du sie tötest, dann durch so Dinge, wo du sagst, okay, sie haben wirklich eine dumme Aktion geliefert und dort steht, glaube ich, wenn du einen Drachen ins Maul springst. Jetzt möchte man glauben, so blöd kann ja keiner sein, dass er einem Drachen ins Maul springt, ha, denkst du. Wir hatten die Situation, dass die Helden auf dem Schiff waren, ich habe gemeistert und einer hatte sehr viel getrunken und ich habe gesagt, er musste eine Probe würfeln und hat gesagt, okay, nicht geschafft, du hast -2 auf Attacke und Parade. Also das kannst du jetzt einfach nicht mehr so gut. Und dann kamen Nager und haben mit Lanzen auf den auf die Leute eingestochen und er meinte so, ah, das geht mit dem Würfeln nicht, also, ja, das ist zu schlecht. Und ich dachte, du musst nur überleben, ja, mehr, du bist jetzt betrunken, geht halt nicht, mehr geht nicht. Und er meinte dann so, nee, also mit diesem Mali, die kriegt, muss er wegkriegen, ist hier irgendwo ein Fass mit Wasser. Und ich sage, ja, hinter dir ist da ein Fass mit Wasser, das ist okay an Deck. Und er sagt, gut, dann drehe ich mich um und stecke meinen Kopf da rein. Und ich dachte mir so, what? Seriously? Da hat jemand eine Lanze und du parierst die ganze Zeit, während der auf dich einsticht und während der wieder ausholt. Ich habe nur gesagt, machst du das wirklich? Und er so, ja. Und ich sage, okay, während der ausholt, drehst du dich um und steckst deinen Kopf in ein Fass voll Wasser und der sticht da eben in den Rücken. Sein Glück war nur, dass sie eigentlich verschleppen wollten und mich töten wollten und die anderen ihm dann geholfen haben. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich sage, okay, da musst du dann sterben. Tut mir leid. Das ist immer so ein Punkt. Als Meister willst du, dass die Helden glauben, sie können jederzeit sterben. Ihr müsst euch einfach darauf einigen, wenn ihr ständig die Heldengruppen wechselt, ist das auch okay, wenn die Helden mal durch Würfelpech sterben. Man kann durchaus so spielen und vielleicht hat der andere schon einen zweiten Charakter im Petto. Also wir wollen verschiedene Charaktere spielen, wir wollen Rollen spielen oder wir spielen einzelne Abenteuer mit verschiedenen Gruppen, wir wollen viel ausprobieren, dann ist es auch mal okay, wenn ein Charakter stirbt, vielleicht nicht am Anfang des Abends und dann kann er den Abend nicht mehr mitspielen. Das würde ich nicht so toll finden, aber ansonsten kann man das schon machen, wenn man sagt, die Gruppe will über längere Zeit miteinander spielen, dann sollte man das nicht auf Würfelpech machen. Was man immer noch machen kann, ist den Leuten sehr viele Malis zu geben, dass sie trotzdem Angst davor haben. Sollen sie auch, ja? Sie sollen an dem Leben ihrer Charaktere und an ihren Charakteren hängen. Du kannst ihnen permanente Nachteile geben oder so. Ich hebe die dann immer irgendwann wieder auf, weil ich will ja nicht, dass die ihren Charakter nicht mehr wollen, ja? Ganz kurze Zwischending, was mir da passiert ist, war, ich habe einen Charakter gespielt und dachte mir, ich spiele den mal wirklich älter. Ich mache einen älteren Charakter und das war so gerade an meiner Grenze, erstes Abenteuer, der Charakter wurde um 13 Jahre instant älter. Und sagte so zu meinem Meister, hey, sorry, aber so will ich den nicht spielen. Und er sagt, ja, da kann man was tun. Und im Endeffekt nach 3 Spieljahren, also Jahren in Lebenszeit, habe ich dann ein Jahr zurückbekommen. also die Leute sollen sich schon wohlfühlen, ja. Aber ihr dürft hier Sanktionen geben, ihr dürft sagen, okay, deine Lebenspunkte sind mal permanent oder vorübergehend eben um das und das gesenkt und das kann er dann wieder ausgleichen. Aber hey, passt auf euch auf, haut euch nicht in jede Schlacht rein. Bei extremer Dummheit kann man entweder den Charakter sterben lassen, aber ihr habt natürlich als Meister auch die Möglichkeit, den einfach so zu nerven, damit er weiß, okay, das nächste Mal wirklich gut überlegen. Und da kommen wir zur letzten Frage. Darf ein Charakter sterben, wenn ein anderer dumm ist? Und wir hatten die Situation, dass der gleiche Spieler geht zu einer Kämpferin her, die Rüstung anhat, legt ihr die Hand auf die Schulter und sagt, du kannst vom Bord springen, du kannst ihn retten. Spring vom Bord und rett ihn. Die konnte nicht schwimmen und hat eine Rüstung an. Wusste ja, wer kann zaubern, hat ihm das letzte Mal in ihrem Leben übrigens vertraut und springt rein und sinkt zu Boden und sieht zu, wie der eine, der da rudert, durch die Strömung mit, also schwimmt, um sein Leben schwimmt, mitgerissen wird und das Schiff davon schwimmt und denkt sich so, what? Und ich dachte mir auch schon, ach Gott, und er wollte aber nicht sagen, was dieser Zauber macht, damit das geheimnisvoll ist. Dieser Zauber macht ja folgendes, dass sie unter Wasser atmen kann, was nicht besonders viel hilft, wenn sie das nicht weiß, weil du atmest ja nicht einfach, also sie muss dazu einatmen. So, jetzt weiß ich aber, es gibt sowas wie Schnappatmung oder so ein Würgereflex, das kannst du nicht unterdrücken, so ein Atemreflex. Irgendwann atmest du ein und ich sage, okay, sie atmet ein und kann dort unten atmen. Keine Chance hochzukommen, ja, sie kann nicht schwimmen und sie hat die Rüstung an. Selbst ohne Rüstung wäre es schwierig gewesen. Und er musste die ganze Zeit diesen Zauber aufrechterhalten, merkt jetzt, puh, das funktioniert nicht so, wie er sich das gedacht hat. Dann lasst er den Zauber fallen. Und ich dachte immer so, what? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und sagte wirklich so, hast du dir das echt gut überlegt? Und sie sah ihn an, als würde sie ihm gleich den Kehlkopf rausreißen. Zu Recht. Und normalerweise hätte ich jetzt echt gesagt, okay, macht ihr euch das aus? Ihr könnt zwar nicht miteinander reden, aber dürft jetzt diskutieren. Aber ich sagte dann, hey, dir ist schon klar, die ist jetzt da unten mit Rüstung, kann nicht schwimmen und ihre Lungen sind voll mit Wasser. Nur dein Zauber lässt sie dieses Wasser atmen. Und wenn du das nicht mehr aufrechterhältst, dann stirbt sie quasi instant. Also sie hat die Lunge voll mit Wasser und keine Luft, weil sie nicht oben ist. Selbst wenn sie oben wäre, wäre das wahrscheinlich instant ihr Tod. Er ließ sich dann doch dazu überreden und meinte so, ah nein, ist keine gute Idee. Und die Frage an euch, darf man dabei den anderen Charakter sterben lassen und was darf dann der Spieler dem anderen Spieler im wahren Leben antun? Oder meuchelt er einfach seinen nächsten Charakter? Mit seinem nächsten Charakter den alten ab. So, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, so wie gesagt, es geht mindestens im zweiten Teil weiter, da gibt es ganz viel zu sagen, was Meister und was auch dann die Spieler beachten sollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es sollte strukturiert sein, denn solche Videos gibt es viele, wo Leute, die gemeistert haben, einfach sagen, was sie so in dieser Zeit erlebt haben oder was ihre Hauptpunkte sind. Ich glaube, ich habe da relativ viel aufgeschlüsselt. Ich hoffe, es hilft euch, alle Anregungen, Fragen oder wenn ihr eigene Erlebnisse habt zu dem Ganzen, in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, liebe Sturmtrotzer, Segel mal straff falten und auf zum Horizont.